Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Swimmingpool. Ich betupfte mein Gesicht mit Aftershave. Schließlich roch ich wie die Belegschaft einer kleinen Bankfiliale, fehlte bloß noch ein smartes Lächeln und manikürte Fingernägel. Aber schließlich soll man es auch nicht übertreiben. Ich wollte mich ja nicht als Schalterbeamter bewerben, sondern bloß einem dieser schmierigen Anwälte meine Aufwartung machen. Er hatte sein Büro an einer der besseren Adressen der Stadt. Sein Auftreten war jovial und seine Augen waren wachsam. Ein typischer Vertreter jener Sorte, die abends im Zivilgesetzbuch lasen und die Gesetzeslücken besser kannten als ihre eigenen Zahnlücken. Ich hätte da eine Aufgabe für Sie, Maloney. Soll ich einem Ihrer Klienten ein Alibi besorgen? Kein Problem. Ich habe in meinem Büro eine ganze Schublade voll Alibis. Was darf's denn sein? Ein stichhaltiges oder ein dehnbares? Nichts dergleichen. Es geht um eine Scheidungssache. Muss denn das sein? Sie müssen den Auftrag nicht annehmen, wenn Sie nicht wollen. Allerdings würde Ihnen dann auch eine Erfolgsbeteiligung durch die Lappen gehen. Aha. Wie viel? Das hängt von Ihrer Arbeit ab. Ich habe da eine Klientin, die glaubt, dass sie zu kurz kommt. Wer glaubt das nicht heutzutage? Sie vermutet, dass Ihr Mann nicht alle seine Vermögenswerte angegeben hat. Und ich soll jetzt also in fremden Bankkonten herumschnüffeln? Es ist kaum anzunehmen, dass das Geld auf irgendeiner Bank liegt. Vielleicht liegt es unter der Matratze oder ist Teil einer Briefmarkensammlung. Möglich. Sind Sie an dem Fall interessiert? Sie haben vorhin etwas von einer Erfolgsbeteiligung gesagt. 10%. 10% von nichts ist nicht viel. Genau genommen kann ich mir davon nicht einmal einen Klienten mieten. Sie erhalten das übliche Honorar plus 10% von dem Geld, das Sie finden. Wunderbar. Und wie viel Geld soll dieser Kerl unterm Kopfkissen haben? Meine Klientin glaubt, dass es mehrere hunderttausend sind. Klingt nicht übel. Und wie heißt der teure Ehegatte? Ich erwarte von Ihnen äußerste Diskretion. Ich versprach ihm alles an Diskretion, was ich ihm bieten konnte. Er gab mir Name und Adresse des Mannes. Dann verschwand ich wieder und ließ den übleren Teil meines Aftershaves bei dem Anwalt im Büro zurück. Ich duschte, ging in ein Elektronikgeschäft und kaufte mir einen Taschenrechner. Schließlich wollte ich gewappnet sein, wenn es darum ging, meine Prozente zu berechnen. Das Haus, in dem Christian Mohr wohnte, ließ meine Kreditkarte vor Scham rot werden. Unser Eins konnte sich so etwas nicht mal in den Träumen leisten. Ich klingelte und wartete. Hat keinen Sinn. Da öffnet niemand. Nanu, wer sind denn Sie? Etwa eine Volkszählerin auf Abwägen? Soll das etwa eine Beleidigung sein? Nein, nein, ich dachte bloß, dass Sie aussehen wie eine Frau, auf die man zählen kann. Und Sie? Sie sehen nicht aus wie ein Freund des Hauses. Naja, auch ein Haus kann sich seine Freunde nicht immer aussuchen. Aber eigentlich wollte ich bloß mal mit dem Hausherrn sprechen. Habe gehört, dass er Geld anlegen möchte. Ich hätte ihm da ein gutes Angebot zu unterbreiten. Da werden Sie aber einen schweren Stand haben. Herr Mohr ist sehr konservativ, wenn es ums Geld geht. Aha, also doch unter der Matratze. Wie bitte? Ist nicht weiter schlimm. Und jetzt zu Ihnen. Was für Geschäfte lassen Sie bei bitterer Kälte hier verharren? Sie werden es nicht glauben. Swimmingpools. Was denn? Mitten im Winter? Ja. Also, ich schau mir mal schnell den Garten an hinter dem Haus. Da soll der Pool gebaut werden. Aha. Und Sie sollen ihm das Ding hinstellen. Genau. Haben Sie sonst noch eine Frage? Ja, eine ganze Menge. Ich wollte zum Beispiel schon immer mal wissen, weshalb bei den Klimakonferenzen so ein schlechtes Klima herrscht. Muss wohl am Wetter liegen. Unserer Branche kann die ganze Klimaverschiebung nur nützen. Im Übrigen glaube ich nicht an all das Gerede. Oder sehen Sie hier irgendwo jemand, der das Klima verschiebt? Sie zeigte mit den Händen in die Umgebung. Da war tatsächlich niemand zu sehen. Schließlich ging sie um das Haus herum. Ich folgte ihr. Es war kein besonders großer Garten. gerade groß genug für einen Swimmingpool. Mittendrin stand ein kleiner Erdhügel und daneben ein Loch. Die Frau maß mit ihren Schritten die Länge des Grundstückes ab. Ich ging zu dem Erdloch. Das hätte ich besser nicht getan. Nanu, was ist denn? Sie schauen ja beinahe so, als hätten Sie soeben den Glauben an die Menschheit verloren. Ach, wissen Sie, das wäre halb so schlimm. Aber in dem Erdloch liegen meine 10%. 10%? Aber das ist ja Herr Mohr. Ist er... Sieht ganz danach aus. Ich glaube nicht, dass Herr Mohr noch einen Swimmingpool benötigt. Oh, entsetzlich. Und das bei dieser Kälte. Tja, Tote kümmern sich nicht mehr um solche Nebensächlichkeiten. Schade. Das Grundstück wäre ideal für einen Swimmingpool der Marke Lifestyle. Ich sah mir den Toten etwas genauer an. Er sah ein wenig aus wie eine steifgefrorene alte Schlange. Alles war ein wenig verkrümmt. Sein Kopf war weit nach hinten gebogen, sein Genick hatte nicht mehr standgehalten. Neben ihm, in dem etwa 2 Meter tiefen Erdloch, lag eine Spitzhacke und eine Schaufel. Herr Mohr hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass er in seinem Garten sein eigenes Grab geschaufelt hatte. Es dauerte wieder einmal nicht lange, bis die Polizei da war. Die Swimmingpool-Vertreterin gab brav zu Protokoll, was sie gesehen hatte. Ich wartete und fror und dachte ein wenig über Erfolgshonorare nach und weshalb diese regelmäßig im Leichenschauhaus landeten. Dann hatte der Polizist ein Erbarmen und fragte, was er schon immer wissen wollte. Hat wohl keinen Sinn, Sie zu fragen, was Sie hier verloren haben, Maloney. Genau genommen habe ich hier tatsächlich nichts verloren, einmal abgesehen von ein paar lächerlichen Minuten. Wie dem auch sei, sieht ganz nach einem tragischen Unfall aus. Was ich allerdings nicht verstehe, weshalb um alles in der Welt hat dieser Mohr in dem betonharten Boden ein Loch gegraben? Oder glauben Sie etwa an die Geschichte mit dem Swimmingpool? Vielleicht war er einer dieser Fanatiker, die sich ständig neue Herausforderungen suchen. Löcher graben bei minus 5 Grad ist ein größeres Erfolgserlebnis als zum Beispiel Löcher graben in einem Emmentaler Käse. Apropos Käse, wussten Sie, dass die Moors in Scheidung leben? Das wäre immerhin ein Motiv. Was denn? Ein Motiv, um sich im eigenen Garten das Genick zu brechen? Einmal davon abgesehen, Frauen machen sowas nicht. Die schießen gleich. Genickbrechen ist doch Männersache. Schon möglich. Ehrlich gesagt, ich bin davon überzeugt, dass das ein Unfall war. Ist vermutlich ausgerutscht. Soll ja vorkommen. Sehen Sie hier, alles vereist. Er schaute sich nachdenklich den Boden an. Ich ging in eine Bar und genehmigte mir einen Schluck. Dann rief ich den Rechtsanwalt an. Ja, tragisch, das Ganze. Selbstverständlich erhalten Sie ein angemessenes Honorar. Das will ich auch schwer hoffen. Hab mir mindestens einen Zehennagel abgefroren. Ich hoffe doch sehr, dass Frau Mohr ein Alibi hat für die fragliche Zeit. Ein Alibi? Glaubt die Polizei etwa, dass meine Klientin etwas mit dem Tod vom Herrn Mohr zu tun hat? Nun, wenn die Polizei erfährt, dass Frau Mohr einen Privatdetektiven angeheuert hat, um ihr Bankkonto nach der Scheidung mit einigen Nullen zu versehen... Also erstens habe ich Sie engagiert, Maloney. Und zum Zweiten hat Frau Mohr ein Alibi. Sie war nämlich seit gestern ununterbrochen bei mir. Bei Ihnen? Interessant. Sie lassen sich Ihre Prozente also in Naturalien ausbezahlen. Um es klarzustellen, Maloney, der Fall ist für Sie erledigt. Sie erhalten ein Honorar, das es Ihnen leicht machen wird, diese Angelegenheit zu vergessen. Und mehr konnte unser Eins nicht erwarten. Pech für den Anwalt, dass ich mich mit voller Brieftasche erst recht zu großen Taten angespornt fühle. Und dass bei der Sache etwas faul war, roch man selbst noch in der schmuddligen Bar, aus der ich telefonierte. Und das wollte was heißen. Ich besuchte die Vertreterin für Swimmingpools. Sie hieß Vasa und wohnte zu meinem Erstaunen in einer richtigen Wohnung und nicht in einem aufblasbaren Pool. Schrecklich, das alles. Herr Mohr hatte sich so darauf gefreut, endlich den Swimmingpool bauen zu können. Im Frühling wäre das einfacher gewesen. Herr Mohr hat jahrelang darauf gewartet. Seine Frau hatte verhindert, dass er den Pool bauen konnte. Sie wollte lieber Kräuter anpflanzen im Garten. Die beiden mochten sich wohl nicht mehr besonders gut. Das können Sie laut sagen. Herr Moore war ja ein so angenehmer Mann. Und seine Frau, die hatte doch bloß Geld im Kopf. Und Kräuter. Ach, das war doch nur ein Vorwand. Sie hat die Kräuter ja kaum geerntet. Sie wollte ihrem Mann einfach eins auswischen. Und sie wusste, dass er so vernarrt war in den Gedanken, einen eigenen Swimmingpool zu besitzen. Kennen Sie den Anwalt von Frau Moore? Anwalt ist gut. Die beiden haben schon seit längerem etwas zusammen. Wenn Sie mich fragen, war das kein Unfall. So was Ähnliches habe ich auch schon gedacht. Woher wissen Sie eigentlich so gut Bescheid über die Moores? Meine Schwiegermutter war eine Weile lang bei den Moores angestellt und hat sich etwas um den Haushalt gekümmert. Verstehe. Könnten Sie sich vorstellen, dass Frau Moore ihren Mann umgebracht hat? Wissen Sie, man soll ja nichts Schlechtes über andere Leute denken. Aber wenn Sie mich so direkt fragen, der würde ich alles zutrauen. Ich bedankte mich und ging wieder meines Weges. Und der führte mich erneut zum Haus des Verblichenen. Ich wollte gerade nach hinten in den Garten kurven, als meine Schritte durch die Stimme eines gewissen Anwalts blockiert wurden. Hey, Maloney, was machen Sie hier? Gute Frage. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass ich die Kunst des parallelen Schlittschuhschrittes übe. Haut aber noch nicht so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe Ihnen den Scheck per Einschreiben zukommen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie einen Grund haben, hier weiter herumzuschnüffeln. Nun, die Vorstellungskraft von Anwälten ist in der Regel eher beschränkt. Aber Sie müssen das nicht persönlich nehmen. Jede Berufsgattung hat so ihre Schwächen. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich jetzt in den Garten gehen. Gehen Sie ruhig. Vermutlich ist da Ihre Allerliebste schon mit Eispickel bewaffnet am Graben. Wie kommen Sie darauf? Wollen wir wetten? Ich setze mein Aftershave gegen Ihre Krawatte. Sie können einen ganz schönen Naft töten, Maloney. Er gab sich Mühe, locker zu bleiben. Vermutlich hatte er sich gerade vor Augen geführt, welche Paragraphen dagegen sprachen, mir eins ans Schienbein zu treten. Ich ließ ihn im Garten verschwinden. Es dauerte nicht mal 2 Minuten, bis er wieder auftauchte. Schnell, schnell, kommen Sie, Maloney. Es ist etwas Schreckliches passiert. Wieso? Hat eine Taube auf Ihr Anwaltspatent gepinkelt? Keine Scherze, Maloney. Frau Moore liegt tot im Garten. Wir gingen gemeinsam in den Garten. Der Anwalt keuchte und zitterte. Ich versuchte nicht auszurutschen und tat es trotzdem einige Male. Nur Frau Moore blieb ganz ruhig in dem Loch, aus dem man vor ein paar Stunden schon ihren Mann entfernt hatte. Sie war mausetot. Langsam nahm das geheimnisvolle Loch schon die Dimensionen eines kleinen Bermuda-Dreiecks an. Der Anwalt hatte Tränen in den Augen. Ich konnte das gut nachfühlen. Schließlich waren jetzt auch seine Prozente flöten gegangen. Es war noch kein Tag vergangen und schon wieder wurde jemand in dem Garten eingesargt. Frau Moore hatte sich ebenfalls das Genick gebrochen. Offenbar waren gewisse Genicke den Anforderungen harter Gartenarbeit nicht mehr gewachsen. Der Anwalt erhielt eine Beruhigungsspritze. Nur mich ließ man ohne Drogen ausfragen. Sagen Sie mal, Maloney, wie kommt es, dass Sie ständig hier sind, wenn wieder jemand in die Grube gefallen ist? Mein Urgroßvater war Grubenarbeiter. Vielleicht habe ich da einen gewissen Instinkt vererbt bekommen. Ich nehme an, dass Sie noch immer davon ausgehen, dass es sich hier um tragische Unglücksfälle handelt. Zugegeben, hier scheint etwas faul zu sein. Andererseits, wer hätte Interesse, das Ehepaar Moore ins Jenseits zu befördern? Glauben Sie, dass der Anwalt etwas mit der Sache zu tun hat? Der hat garantiert etwas mit der Sache zu tun. Aber Anwälte bringen ihre Klientinnen in der Regel erst um, wenn sie sie geheiratet haben. Das ist einleuchtend. Der Anwalt wurde nicht verhaftet, war aber so bestürzt über die verflossenen Prozente, dass man ihn kurzerhand aus dem Verkehr zog und in eine Klinik einwies. In meinem Büro tat sich auch nicht sonderlich viel, bis Frau Waser, die Frau aus dem Land der Swimmingpools, auftauchte. Tut mir leid. Was tut Ihnen leid? Haben Sie etwa der Familie Moore das Genick gebrochen? Es tut mir leid, dass ich Frau Moore verdächtigt habe. Woher wissen Sie eigentlich, dass Frau Moore tot ist? Tot? Aber das kann doch nicht sein. Das verstehe ich nicht. Wann haben die Moores das Haus eigentlich gebaut? Die haben das nicht selber gebaut, sondern an einer Auktion ersteigert. Der ehemalige Besitzer war in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und wie hieß dieser ehemalige Besitzer? Keine Ahnung. Glauben Sie, dass er etwas mit den schrecklichen Morden zu tun hat? Es war immerhin eine Möglichkeit. Ich bedankte mich bei Frau Waser und machte mich auf den Weg zum Grundbuchamt. Eine nette Dame war mir behilflich. Hier, Günther Liebknecht. Sagten Sie Liebknecht? Ich wiederhole mich nicht gerne. Macht nichts. Kommt auch nicht viel Gescheiteres dabei heraus. Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Ich hoffe es nicht. Gern geschehen. Die öffentlichen Dienste haben es so an sich, dass sie niemand gerne in Anspruch nimmt. Ich machte mich auf den Weg und landete in einem anderen Gebäude, das mit Steuergeldern vollgepflastert war. Tja, Maloney, es spricht alles dafür, dass Herr und Frau Mohr eines natürlichen Todes starben. Fremdeinwirkung kann zwar nicht ganz ausgeschlossen werden, aber wir fanden keinerlei Spuren eines unbekannten Dritten. Wie wär's zur Abwechslung mit einem bekannten Dritten? Liebknecht. Liebknecht? Ist das einer dieser Maler? Falsch geraten. Kultur ist halt noch immer Glückssache. Gegen einen Mann namens Liebknecht wurde vor ein paar Jahren ermittelt, wenn ich mich nicht irre. Ach, dieser Liebknecht. Fall abgeschlossen. Freispruch wegen Mangels an Beweisen. Mehr darf ich Ihnen leider nicht sagen, Maloney. Der Polizist schickte und ich ging. Draußen begann es zu schneien. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, fluchen. Dann ging ich wieder zum Haus der Moors. Als ich in den Garten stapfte, war ein Mann gerade dabei, das Erdloch wieder zuzuschütten. Ganz schön anstrengend, solche Gartenarbeiten. Wer sind Sie denn? Ich bin vom städtischen Gartenbauamt. Mir wurde gesagt, dass in diesem Garten unstatthafter Naturdünger verwendet wurde. Das geht mich nichts an. Das Haus gehört mir nicht. Nicht mehr, ich weiß, Herr Liebknecht. Aber der Naturdünger stammt noch von Ihnen. Sie haben das mit dem Recycling ein wenig allzu wörtlich genommen. Man kann doch nicht einfach seine Ehefrau kompostieren. Ich... Was fällt Ihnen ein? Es... Mein Herz... Liebknecht fasste sich kräftig ans Herz, ehe dieses mit Schlagen aufhörte. Er fiel rückwärts in die Grube und blieb da eine Weile liegen. Die Leute von der Sanität kannten die Adresse schon auswendig. Später buddelten die Polizisten im harten Boden und fanden die Überreste von Frau Liebknecht, die angeblich vor ein paar Jahren bei einer Kreuzfahrt ins Meer fiel und seither verschollen war. Der Polizist kam diesmal widerwillig auf mich zu. Dieser Liebknecht, weshalb hat er die Moors ermordet? Weshalb erst jetzt? Ich vermute, dass Frau Mohr beim Umgraben des Gartens auf die Überreste der Frau Liebknecht stieß. Geschäftstüchtig wie sie war, hat sie dieses Wissen genutzt, um Liebknecht zu erpressen. Gleichzeitig versprach sie ihm, dass sie verhindern würde, dass ihr Mann einen Swimmingpool baut. Aha. Ah. Beim Bau des Swimmingpools wäre die Leiche natürlich ausgegraben worden. Genau. Als Liebknecht hörte, dass sich die Moors scheiden ließen, wusste er, was es geschlagen hatte. Und prompt sah er Mohr beim Löchergraben. Und Frau Mohr ahnte natürlich, wer der Täter war. Und deshalb musste sie auch dran glauben. Übel, Maloney. Liebknecht hatte einen Infarkt. Glaube kaum, dass er durchkommt. Das war es dann auch schon. Liebknecht kam nicht durch und ich kam gerade wieder mal knapp am Kältetod vorbei. Von meinem Honorar kaufte ich mir eine Flasche Whisky und ein Wärmekissen. Den Rest legte ich in meinem Büro auf die hohe Kante neben der Tür. Schließlich hat auch unser eins gelernt, mit Geld umzugehen.